Animation, bis mein Herz wieder schlägt. Das geht an alle, die mein Schmerz nie verstehen. Ich wollte sagen, dass ich viel gelernt hab, denn was ich sah, war zu viel Haram. Wir bewegten diese Straßen, was niemand wahrnimmt, und wollten sehen, was da drunter liegt. An der Idee lag der Unterschied. Wenn du das Leben siehst wie ich, wird dir vieles klar. Wenn du die Hilfe nicht mehr kriegst, wirst du mies verraten. Bin fertig, Mann. Die Zeiten sind vorbei, wo wir so ehrlich waren. Du überlebst diesen Kampf nicht unüberlegt. Drüber zu reden bringt eh nix. Jungs warten täglich aus der Distanz. Wir kommen wie Lunatic 1999, Träume die enttäuschen. Molotow bis das Land brennt, Feuer und Regen. Wofür das steht, ist Loyalität. Deutscher Rap liegt auf dem Boden, fragt sich, weshalb bin ich tot? Und sucht Reanimation. Wenn du verstehst, was ich erzähl, hör mir zu und denke mit. Deutscher Rapper weg, wir bring's endlich zurück. Deutscher Rap liegt auf dem Boden, fragt sich, weshalb bin ich tot? Und sucht Reanimation. Wenn du verstehst, was ich erzähl, hör mir zu und denke mit. Deutscher Rapper weg, wir bring's endlich zurück. Ihr seid sprachlos, was soll man dazu auch sagen? Wir und Toten raus und aus dem Grab, Deutschraps die Krone auf. Weil wir sprechen, was längst vergessen ist. Keks erkennt's nicht, weil Tag live aus meinen Sätzen spricht. Und der Code ist nur unverständlich. Bist du nicht aus der unteren Schicht? Kanaken erwarten Realität schon seit 17 Jahren. Heute haben Rapper nichts zu sagen, außer Images. Und ich meine keine ISO, sondern Lügengeschichten, die sie über sich dichten. Schizo oder betrügtes Gewissen. Kein Plan, sinnlos wie im Kreisbahn. Steig aus dem Scheißwagen. Dieses Leben ist trist und grau. Wir erzählen, doch die meisten Menschen sind zu taub. Also sagen meine Leute, Yeet gibt nicht auf. Doch das ist leicht gesagt, Rap liegt im Leichensack. Reanimation. Deutscher Rap liegt auf dem Boden, fragt sich, weshalb bin ich tot? Und sucht Reanimation. Wenn du verstehst, was ich erzähl, hör mir zu und denke mit. Deutscher Rapper weg, wir bring's endlich zurück. Deutscher Rap liegt auf dem Boden, fragt sich, weshalb bin ich tot? Und sucht Reanimation. Wenn du verstehst, was ich erzähl, hör mir zu und denke mit. Deutscher Rapper weg, wir bring's endlich zurück.